نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Barakallahu fikum. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Erstmal rede ich auf Arabisch und dann inshallah auf Deutsch, damit die Brüder und Schwestern das wissen, dass wir in beiden Sprachen sprechen. Und wir machen weiter inshallah mit Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram. Es kann sein, dass für manche Brüder und Schwestern, Brüder und Schwestern, dass dieser Unterricht ein bisschen schwer ist. Aber da sollte man versuchen, Barakallahu fikum, zu lernen. Gut. Okay. Babu كتاب البيوع، باب التفليس والحجر، باب التفليس والحجر. التفليس مصدر نسبته إلى الإفلاس، مصدر فلسته نسبته إلى الإفلاس الذي هو مصدر أفلس، أي صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، فلسا يعني نقودا. والحجر هو مصدر حجر أي منع وضيق، وشرعا قول الحاكم للمديون: حجرت عليك التصرف في مالك. كان عنده مال، فالقاضي يحكم عليه أنه ما يجوز له أن يتصرف في ماله، هذا يسمى الحجر. أما التفليس فهو إذا الإنسان ما عاد عنده نقود أو ما عنده مال أو ملك يستطيع من خلاله إما أن يعطي دينه، أي يرجع دينه، أو أنه يكون عنده من المال حتى يعيش هو بنفسه، ويسمى المفلس، يسمى المفلس. ولكن انتبهوا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، ولكن قد ضرب هذا وشتم هذا وظلم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته حتى لا يبقى عنده من الحسنات، فيعطى من سيئاتهم، ثم يقذف في النار والعياذ بالله. يعني الرجل عنده من الحسنات، ولكنه لأنه ظلم الناس وأكل أموالهم وفعل ما فعل من معاصي وظلم الآخرين، فيأخذون هم من حسناته ويأخذ هو من سيئاتهم. يعني يأخذ حسنات ما يبقى عنده حسنات، فماذا يعطى من سيئاتهم التي عليهم؟ فيقذف في النار والعياذ بالله. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المثال وسمى ذلك الإنسان المفلس، المفلس الذي ما عنده حسنات. أما هنا المفلس الذي ما عنده مال، المفلس الذي ما عنده مال. بارك الله فيكم. Wir machen weiter von Bulugh al-Maram. Die Erklärung von Bulugh al-Maram ist in Subul al-Salam. Und wir erklären Subul al-Salam. Und wir sind heute bei Kitab al-Buyur, das wird Handelsbuch. Und wir sind im sechsten Kapitel davon. Man könnte sagen Insolvenz oder Pleite gehen. Bankrott und Al-Hajr. Al-Hajr, das ist, wenn das Gericht oder der Richter, das Vermögen von einer Person, wenn er verwaltet, das Gericht verwaltet dann. Konkursverwaltung. Konkursverwaltung könnte man sagen. Das ist nicht nur Konkursverwaltung. Das geht auch um andere Bereiche, nicht nur im Konkurs, sondern Barakallahu fikum, Konkurs ist der Fließ. Fendung könnte man sagen, ja. Aber das ist etwas anderes auch bei Al-Hajar. Al-Hajar ist zum Beispiel eine Person, hat Geld, hat Vermögen. Aber diese Person, der kann damit nicht umgehen. Und dann kommt der Richter und der sagt ihm, du darfst nicht mehr dein Vermögen verwalten. Und dann bestellt man einen Verwalter für das Vermögen. Da könnte man Vermögenverwaltung sagen. Aber zwingende Vermögensverwaltung. So konnte man Al-Hajar erklären in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallam sagte, wisst ihr, wer bankrott ist? Dann sagten die Sahaba, derjenige, der bankrott ist, ist derjenige, der kein Dirham, also der kein silberne Münzen mehr hat und kein Meta, der hat auch überhaupt kein Haushaltsvermögen oder überhaupt kein Vermögen. Der Prophet sagte, nein, der bankrott oder der pleite gegangen ist, ist derjenige, der am letzten Tag kommt und er hat gute Taten begangen. Aber er hat jemanden beschimpft, er hat den anderen zu Unrecht geschlagen, er hat das Vermögen von den Leuten weggenommen. Er hat das Vermögen von den Leuten weggenommen. Das heißt, er hat Unrecht getan, überhaupt. Dann kommt er am letzten Tag und der muss ihnen von seinen guten Taten geben. Bis er keine guten Taten mehr hat, dann bekommt er von ihren Sünden und dann wird er in die Hölle geführt. Deshalb muss man aufpassen. Aber hier, Barakallahu fikum, das geht nicht um diese Beschreibung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bezüglich al-Hasanat, das wird bezüglich derjenige, der Konkurs in Hasanat oder in Konkurs gegangen ist bezüglich guten Taten, sondern es geht um eine Person, die in Konkurs gegangen ist bezüglich Vermögen. Und dies nennt man Tafliss oder Al-Iflas. Und wir haben gesagt, zwingende Vermögensverwaltung durch einen Richter, das nennt man Al-Hajar. Al-Hajar. Hadith 803. Al-Hadith al-Thalith, بعد الثمانمائة. عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. الحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلة بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. الحديث عند أبي داود ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. أما هذا التضعيف فيه نظر لأنه لم يضعفه أبو داود. وروى أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. بارك الله فيكم. المسألة الحديثية لن نتكلم فيها كثيرا، فقط المسألة المرسل، الحديث المرسل هو الذي أرسله التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي، من غير وجود الصحابي. يقول قال رسول الله، تابعي يقول قال رسول الله، فيسقط الصحابي، يسقط الصحابي. والمرسل أصلا من الضعيف، إلا عند بعض أهل العلم. ولكن المهم من هذا الحديث بارك الله فيكم المسائل التي اشتمل عليها، المسائل التي اشتمل عليها. الأولى أنه إذا وجد البائع، إنسان باع متاع لآخر، فالذي اشترى، الذي اشترى أفلس، فذهب البائع ووجد متاعه بعينه، يعني نفسه، نفس الذي باعه. مثلا أنت بعته مثلا قلما، فذهبت ووجدت نفس القلم، ما في لا زيادة ولا نقصان، فأنت أحق به من سائر الغرماء. من هم الغرماء هنا؟ يعني أصحاب الديون، أصحاب الديون الآخرين، لقوله من أدرك ماله، من أدرك ماله، يعم من كان له مال عند الآخر بقرض أو بيع، بقرض أو بيع. وهنا وردت الأحاديث بلفظ البيع، واضح، بلفظ واضح. وفي رواية إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها، بعينها ما معنى عينها؟ يعني نفسها لم تتغير، فهو أحق بها من الغرماء. طيب يا أخوة، لفظة بعينها مشكلة هنا، كيف مشكلة؟ لأنه قال بعينها، طيب لو زادت أو نقصت؟ ما صارت بعينها، ماذا يفعل؟ باعه سكر، باعه رز، فذهب فما وجد السكر نفسه وما وجد الرز بعينه، أو باعه شجرة، فراح فوجد الشجرة عليها ثمار فما صارت بعينها، فماذا يفعل؟ قال أهل العلم أنه يتحمل، يتحمل الزيادة ويأخذ الناقص. منهم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعينه، فهنا ما صار بعينه، فهو مثل الغرماء، مثل الآخرين. ولكن الصحيح أنها من حقه، أنها من حقه، إلا إذا كان فيها زيادة فهو يأخذ الذي له، والزيادة تبقى للغرماء، يعني تبقى للآخرين. والمسألة الثالثة، إذا قبض بعض الثمن فليس له حق في استرجاع المبيع، بل يكون أسوة الغرماء. يعني قبض ثمن شيء أخذ وبقي من الثمن، السلعة خلاص ما صارت بعينه. ولكن هذا اختلف فيها العلم، قال لأنه الحديث هذا فيه ضعف، أما اللي هو المرسل، مرسل أبي بكر ابن عبد الرحمن، قال فيه ضعف، فلذلك يبقى على الأصل أنه هذه سلعته فيأخذها. فإذا مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني فمتاع صاحب المتاع أسوة الغرماء. وهذا دل على التفرقة بين الموت والإفلاس، وإلى هذا ذهب مالك وأحمد عملا بالرواية، ولكن آخرون مثل الهدوية لم يقولوا بهذا، والشافعي كذلك، والشافعي كذلك. لكن بارك الله فيكم، المعنى من هذا الحديث، ما هو المعنى من هذا الحديث؟ أنت بعت أو أسلفت لأحد من الناس شيئا ثم أفلس ذلك الرجل، أفلس، فذهبت حتى تأخذ مالك منه، فوجدت المسألة التي بعتها عنده فأنت أحق بها من غيرك. حتى لو أتى واحد آخر وقال طيب هذا من مالي، ولكن أنت هذا حقك لأنه هي نفس السلعة بعينها، إن زادت فتتحمل الذي عليك وتدفع الزيادة، إن نقصت فتأخذ ها ناقصة والباقي تكون مثل الآخرين. وهنا القاضي بارك الله فيكم في هذه القضايا يقضي. كيف يقضي القاضي هنا؟ يأتي القاضي ويفعل له، يسموها غرماء، يعني يسموها في القضاء قضية الغرماء، بحيث أنه يوزع على الغرماء على الدائنين، فمنهم من يقبل ومن يقول لا أنا أريد حقي كاملا، وهذا سيأتي في الأحاديث الأخرى بارك الله فيكم هل يفعل أو لا. بارك الله فيكم. حديث غاي ناخ أختون دا دزود أختون دا غاي أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي دفاعن ريختا المدينة، دفاعن ريختا المدينة، دي اتصلت فون أبو هريرة رضوان الله عليه، دي اتصلت فون أبي هريرة رضوان الله عليه، sagte, ich habe dem Propheten صلى الله عليه وسلم gehört, sagte, wer sein Vermögen, das wird genau sein Vermögen, finden kann bei einem, der Konkurrenz, oh, Konkurs, Entschuldigung, Konkurs gegangen ist, hat Recht mehr als die anderen, das wieder zu bekommen. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Nochmal. Wer sein Vermögen, wer sein Vermögen, genau sein Vermögen, das wird das Vermögen, was man gegeben hat oder was man verkauft hat, bei jemandem finden kann, wenn diese Person in Konkurs gegangen ist, dann hat er das Recht, das zu bekommen. Pass auf. Also du hast jemandem was verkauft und der hat noch nicht gezahlt. Nicht jetzt, dass man versteht, ich habe jemandem etwas gegeben und diese Person ist Konkurs, dann gehe ich zu ihm und sage, gib mir. Nein, du hast jemandem etwas verkauft und der hat nicht gezahlt und der hat die Sache schon genommen. Und dann ist er Konkurs gegangen. Angenommen, du hast jemandem ein Auto verkauft, der hat dir noch nicht gezahlt. Dann geht er Konkurs. Dann gehst du zu seinem Platz, du findest den Wagen. Dann hast du das Recht, diesen Wagen zu nehmen als die anderen. Weil das genau dein Vermögen ist. Das ist bei Bukhari Muslim. Bei Abu Dawud al-Malik, auch von Abu Bakr ibn Abdurrahman, aber Mursalan. Mursalan, das bedeutet, man hat den Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weggelassen. Der Tabi'i, der sagt, der Prophet Muhammad sagte, jede Person, die etwas verkauft hat, das heißt verkauft hat, und der Kaufpreis ist noch nicht gezahlt, wenn der Käufer, der noch nicht gezahlt hat, pleite geht oder in Konkurs geht, Insolvenz anmeldet, und der Verkäufer hat noch nicht das Geld oder den Preis schon bekommen und der Verkäufer findet sein Verkauftes, dann hat er das Recht, das zu bekommen. Aber wenn der Käufer stirbt, dann der Käufer ist wie alle anderen Gläubiger. Gläubiger bedeutet hier nicht Mu'min. Gläubiger bedeutet die Leute, die ihm Geld gegeben haben und die das bedeutet, der muss ihnen ihr Vermögen zurück oder ihr Geld geben. Die Schuldner bedeutet ja, die ihm gegeben haben. Und bei Abu Dawud und Ibn Majah von Umar Ibn Khalda sagte, wir sind zu Abu Hurairah radhiyallahu anhu gegangen und es gab eine Person von uns, der Konkurs gegangen ist. Abu Hurairah sagte, ich werde zwischen euch richten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Und er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer pleite geht oder Konkurs meldet oder stirbt. Wenn jemand Konkurs meldet oder stirbt und ein Gläubiger findet sein Vermögen bei ihm, dann hat er das Recht, das zu bekommen. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Version sozusagen ist schwach zum Teil, aber allgemein, barakallahu fikum, das ist das Hadith. Was hat damit zu tun, subhanallah? Schaut mal, unsere Religion, alhamdulillah, dass wir auch solche Themen behandeln. Das ist vom Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht. Und Abu Bakr ibn Abdurrahman, der war selber Richter in Medina. Der hat gerichtet. Und deshalb musste er so viel Wissen haben, damit er das macht. Das geht in diesem Hadith um bestimmtes Thema, barakallahu fikum, und zwar Konkurs. Konkurs oder Pleite. Oder Insolvenz, könnte man sagen. Eine Person hat etwas gekauft oder ausgeliehen von einem anderen. Das Ausgeliehene oder das Verkaufte wurde noch nicht zurückgegeben oder gezahlt. Bezahlt. Der Käufer meldet Konkurs. Der hat kein Geld, ist pleite. Der Verkäufer natürlich will sein Geld haben, will sein Vermögen haben. Aber der andere, der kann nicht geben. Aber der findet dann, der Gläubige in diesem Zusammenhang, das wird der Verkäufer, der findet sein Vermögen bei ihm. Genau wie das Vermögen war, der kann das. Der hat das Recht, das zu nehmen, als die anderen Gläubigen. Das wird als die anderen. Zum Beispiel eine Person hat Pleite gemeldet oder Konkurs und es gibt fünf Personen, die bei ihm noch Rechte haben. Einer von ihnen findet sein Vermögen bei ihm. Dann hat er das Recht, nicht wie die anderen vier, das zu nehmen. Aber wenn das Gekaufte sich geändert hat, oder weniger oder mehr geworden ist, weniger, angenommen, wir machen Beispiel jetzt, irgendein Beispiel, nicht, dass man jetzt das festnagelt. Ja? Du hast ihm zum Beispiel 10 Kilogramm Reis verkauft. 10 Kilogramm Reis. Und du gehst zu ihm, der hat nur 9 Kilogramm. Oder du gehst zu ihm und du findest, Reis ist nicht nur 10 Kilogramm, die sind 15. Das heißt, gibt es hier mehr und weniger. Was macht man hier? Manche Gelehrten sagen, dann ist er wie die anderen Gläubigen. Andere Gelehrten sagen, nein. Der Prophet sagte, er hat das Recht hier. Er nimmt seine 10 Kilogramm und die 5, die geblieben sind, die sind wie die anderen. Oder wenn er 9 findet, dann nimmt er die 9, er hat noch 1 Kilogramm. Dann teilt er das mit den anderen. Aber wenn du zum Beispiel einen Wagen verkauft hast an jemanden, der pleite gegangen ist und der hat dir dein Geld noch nie gezahlt, und du gehst zu ihm, du findest deinen Wagen, dann hast du das Recht, das zu bekommen. Weil das genau dein Wagen ist. Die anderen aber, dann nicht. Wenn diese Person stirbt, dann, sagen manche Gelehrte, dann hast du kein Recht mehr, dein Wagen zu nehmen. Sondern das wird verteilt auf alle Gläubiger. Andere Gelehrte sagen, doch, du hast das. Weil Diese Überlieferung von Abi Huraira nicht sozusagen authentisch, aber es gibt doch es gibt eine klare Aussage hier, dass dies, wenn er auch stirbt, ist. Aber leider, beide Überlieferungen, die sind nicht genau authentisch, wallahu ta'ala ala wa ala. Aber auf jeden Fall, barakallahu fikum, das geht nur um diese Sachen. Das würde Gläubige haben jemandem Geld gegeben, diese Person hat Konkurrenz angemeldet, der kann nicht mehr zahlen, und dann bekommt jeder sein Vermögen, sein eigenes Vermögen zurück. Wenn er das nicht mehr findet, dann wird das verteilt. Heute in islamischen Gerichten wird das gemacht. Wird das gemacht, indem man das verteilt. Verteilt. Angenommen, eine Person hat Konkurs oder ist pleite gegangen und es gibt 5 oder 6 Gläubige, dann was macht der Richter? Der verteilt Vermögen auf diese 5. Und ob sie sich damit zufrieden geben mit dem, was sie bekommen, das ist auch, was wir inshallah erklären. وعن عمرو ابن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان والحديث حسن الحديث حسن عمرو بن الشريد تابعي سمع ابن عباس رضوان الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي من لوى يلوي والمعنى مطل. ما معنى المطل؟ المماطلة. ما معنى المماطلة؟ إنسان قادر على الدفع ولكن ما يريد يدفع، ودائما بعدين بعدين بعدين. الواجد الغني من الوجد بالضم، الو مو الوجد، الوجد هو الألم، الوجد يعني اللي عنده، أي القدرة. انتبه، يحل عرضه وعقوبته. قال سفيان يقول مطلني، يعني يروح للناس يقول لهم مطلني، ما يعطيني حقي. نعم يحل، فما يقال له هذه غيبة أو هذه نميمة، هذه ليست غيبة، لأنه خلص صار عرضه في هذه حلال، في عرضه حلال هون، يعني مو واحد يروح يحكي على زوجته وأهله، ما إنما يقال فقط هنا، يقال مطلني، هذا غني وعنده مال وما يعطيني حقي. وعقوبته أي حبسه، القاضي يحبسه، يحبس حتى يقضي دينه. اليوم المحاكم يفعل ذلك، المحاكم الشرعية يضع في السجن حتى تقضي دينك. وأجاز الجمهور الحجر وبيع الحاكم عنه ماله، الحاكم يبيع المال، ماله خذه منه ويبيعه، وهذا داخل تحت لفظ العقوبة. فدل الحديث على تحريم مطل الواجد وإباحة عقوبة ذلك الغني، وهذا فاسق يفسق ولكن من يفسقه؟ مو كل واحد. واختلف أهل العلم في قضية التفسيق، إنه هل يقال عنه فاسق ولا لا؟ فمنهم من قال إذا كان المطل بأكثر من 10 دراهم قياسا على نصاب السرقة، وقال بعضهم لابد من التكرار، يعني أنه يكون عنه هذا الأمر، يعني يأخذ من فلان ومن فلان ومن فلان وهو غني ويماطل. أما إذا ما كان غني، يعني إذا كان ما كان غني وما عنده، فنظرة إلى ميسرة إذا أراد الإنسان. أما إذا ما أراد فيقول مطلني، أو يقول أنا لي دين عند فلان ولا يعطيني أيها الناس فانتبهوا، والتحذير منه واجب، تحذير من هذا الإنسان في هذه القضية واجب، ليس في مسألة أخرى. يعني مثلا عرف عن رجل أنه، إذا عرف عن رجل أنه يأخذ أموال الناس ولا يؤديها فيحذر منه، انتبه. هاي طبعا لا شك في زماننا اليوم إذا قلت سيأتي كيف تحذر الناس مني، والله التحذير منك واجب، هذا ديننا. لأنه اليوم سقط 5 في الشرك والشباك، الشرك يعني الشرك اللي هو النتس، يعني غدا في المصيدة غدا سيسقط غيرك. اليوم أنت سقط، غدا سيسقط غيرك، فلابد من فعل هذا الكلام حتى لا يتكرر، حتى لا يتكرر. فلذلك قال الشافعي أما مطل غير الواجد وهو المعسر فلا يحل عرضه، لا يحل عرضه ولا عقوبته. يعني إذا قال ما عندي وفعلا أثبت أنه ما عنده، ولكن نحن في هذا الزمان نرى غير شيء، نرى يعني يقول عنه والله ذكي، يعني والله هذا الحرامي والله، يقول لك هذا ابن أبو، يقول لك هذا عاقل ذكي، شوف شوف شوف أخذ أموال الناس وراح. يا لطيف، أعوذ بالله، نسأل الله السلام. مثلا رجل استدان من الآخر وتشوفه كل يوم مثلا يعيش حياة أفضل من 20 واحد عليه دين، طيب أليس حق الناس أولى من حقك؟ أليس حق الناس أولى؟ مثلا أعطيكم مثال، رجل استدان من آخر 500 يورو ويقول له ما عندي، ولا بعد يومين أين فلان؟ والله أنا رحت زيارة لأهلي. كم تذكرة الطيارة حقها؟ 700 يورو. وهو مو على أساس ما عندك، الواجب أن تعطي هذا الرجل 500، وإن شاء الله ما تزور أهلك 70 سنة، لأنه هذا حق، هذا حق لله سبحانه وتعالى. أو مثلا يذهب يسافر بعدين يأتي ولا يشتري سيارة جديدة، من وين؟ قال والله تدينت من واحد آخر، معناتها هي صارت شغلة، نسأل الله السلامة. طبعا اليوم في زمان فن عمر ابن الشريد فن زينم فاتا زاكت ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت وي زلت من دسي بزيتس ها؟ الإنجليش بس أعلم دي daily impairment of the part on the part of one who possesses the means make its lower. Okay. It's good. Daily impairment. Das wird barakallahu fikum. Verzögern in Schulden Zurückzahlung von einem, der hat die Schulden begleichen kann. Verzögern von Schulden zurückzahlen. Von einem Reichen oder von einem, der die Schulden zurückzahlen kann. Erlaubt, dass man von ihm redet und warnt und erlaubt seine Strafe. Seine Strafe wird erlaubt. Das war Abu Dawud al-Nasa'i und das war al-Bukhari auch, aber Mu'allaq. Mu'allaq bedeutet bei al-Bukhari, dass die Überlieferungskette wurde nicht ganz erklärt, deshalb al-Bukhari macht Ta'liq hier. Die ganze Überlieferungskette ist nicht da. Auf jeden Fall, diese Überlieferung ist Hassan. Das, man kann das nehmen. Und ich erkläre, was damit gemeint wird. Barakallahu fikum. Und zwar, eine Person, ich erkläre das anhand natürlich des Hadithes, und zwar, eine Person ist reich, der hat Geld. Diese Person nimmt von jemandem Schulden oder nimmt von jemandem etwas. Und diese Person, die reich ist oder die das Genommene zurückzahlen kann, was macht diese Person? Der zögert und der schiebt das nach hinten. Man geht zu ihm und sagt, gib mir mein Geld zurück. Sag später, später. Und er lebt gut und der andere, der muss die ganze Zeit warten. Dies erlaubt dem anderen, dass er zu den Leuten geht, dass er ihnen sagt, dieser Mann gibt mir mein Geld nicht zurück. Dieser Mann gibt mir mein Recht nicht zurück. Und das erlaubt auch dem Richter, dass der Richter diese Person ins Gefängnis holt. Der Richter kommt, der holt ihn, sagt ihm, du hast an diese Person so viel zurückzuzahlen. Der sagt ihm, ich will nicht. Oder später, der Richter sagt ihm, okay, du bleibst im Gefängnis, bis du zahlst. Das ist sozusagen ein Beugehaft. Damit er zurückzahlt. Das reicht, der hat Geld. Und er will das nicht zurückzahlen. Aber wenn man kein Geld hat, wirklich, man hat Schulden gemacht, man kann das nicht zurückzahlen, dann darf man von ihm nicht erzählen. Und man darf auch nicht, der Richter auch, der nimmt ihn nicht ins Gefängnis. Warum? Weil er wirklich, wenn er belegen kann, weil er beweisen kann, weil er wirklich nicht zahlen kann, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass man Geduld zeigt, bis diese Person eine bessere Lage hat, damit er zahlt. Und passt auf, Barakallahu fikum. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt von jemandem, der wirklich hat, aber nicht von jemandem, der nicht hat. Du hast 50 Euro von jemandem genommen. Jetzt 50 Euro ist kein Problem, aber denken wir zum Beispiel an 5.000 oder 10.000 Euro in unserem Bereich. Manche, die machen Millionen Schulden. Angenommen 10.000 Euro. Du hast jemandem 10.000 Euro gegeben. Angenommen kam er zu dir, der hat dir gesagt, ich habe Handel und so weiter, ich brauche jetzt schnell 10.000 Euro und ich gebe dir das zurück nach einer Woche. Du kommst nach einer Woche und sagst ihm, gib mir mein Geld zurück. Er sagt mir später, dir später. Du kommst nach einem Monat später, nach 5 Monaten später, später, später. Und du siehst, diese Person, der ist immer im Urlaub, der reist, der hat viel Geld, der gibt und so weiter. Man merkt bei ihm, dass er reich ist, dass er nicht arm ist. Okay, warum zahlst du mir nicht zurück? Dies nennt man Mumatala. Mumatala. Das ist das Gleiche, du rufst jemanden an und der legt bei der Seite und du bleibst und wartest, bis du die Geduld verlierst und du legst auf. Das ist die Sache. Das erlaubt der Person, dass die Person zum Richter geht. Sagt ihm, dieser Mann ist reich und er gibt mir mein Geld reich und er gibt mir mein Geld nicht zurück. Und er zögert die ganze Zeit. Der Richter holt ihn, sagt ihm, gib ihm zurück. Er sagt nein. Wenn er sagt nein, oder später und so weiter, der Richter hat das Recht, ihn zu bestrafen. Und auch der Richter hat das Recht, sein Vermögen zu verwalten und zu verkaufen, Und dann gibt er dem anderen sein Recht. Das ist im Islam. Wie kann man wissen, ob eine Person wirklich nicht zahlen will oder zögert und eine Person hat Krise und er kann nicht? Da kann man das sehen heutzutage. Da kann man das sehen. Angenommen, gebe ich Beispiel. Du gehst zu einer Person, die ist reich. Du sagst ihm, wir brauchen Spende für eine Moschee. Der gibt dir 5000 Euro Spende. Und es gibt eine andere Person, der wartet auf sein Geld. Und das sind 3000. Ich sage, ja, für Allah. Was ist für Allah hier? Du musst erstmal das Vermögen von dieser Person zurückgeben. Und dann spendest du. Nicht umgekehrt. Wo ist er? 500 Euro zum Beispiel. Wo warst du? Im Urlaub. Im Urlaub? Wo warst du im Urlaub? In Südafrika. Wie viel in Kapstadt? Wie viel hat das gekostet, ein Ticket? 900 Euro. Uff, aber gib mir mal 500 Euro dann. Wieso zahlst du 900 Euro wegen Fußballspiel und kannst du mir mein Geld nicht zurückgeben? Aber heutzutage ist es so geworden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, dass die sagen, ja, der ist schlau. Der ist schlau, der weiß, wie er das macht. Schau mal, der lebt am besten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb diese Leute, die so machen, das ist Pflicht eigentlich, vor solchen Leuten zu warnen. Sagt man, nein, man sollte nicht schlecht von den anderen reden. Das ist kein Schlecht von den anderen. Das ist eine Warnung für die Muslime. Weil wenn eine Person von mir nimmt und von ihm nimmt und von ihm nimmt und von ihm nimmt und keiner macht ihm was, dann wird er von uns allen nehmen und am Ende sozusagen die Leute haben einen schlechten Eindruck von den Muslimen. Und leider, wir kennen das. Deshalb, diese Leute müssen Allah fürchten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Matlul Ghaniyyi Zulm. Also du hast Geld und du willst den Leuten ihr Vermögen oder ihre Rechte nicht zurückgeben, das ist eine Ungerechtigkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa an Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم. يا أخوة المسألة هنا واضحة ألا وهي إنسان عنده مال خسر المال صارت له مصيبة مسكين ما يستطيع يدفع فتأخذ أنت الذي تستطيع أو تقول أنا أصبر لحد ما يصير عندك فتعطيني فإذا قلت أنا أصبر إلى أن تكفى ترجع فيجب عليك أن تصبر ما تروح تحكي عن الرجل للناس يعني واحد يقول لآخر يقول له خذ هذا المال ولما يصير عندك رجع لي ما يجي بعده وعينه يقول له وين المال أنت اتفقت معه قلت له لما يصير عندك أما واحد يأتيك يقول لك أريد منك مثلا 100 يورو فتقول له متى ترجع يقول لك نهاية الشهر هذا خلاص إذا نهاية الشهر ما رجع أنا ذاك تستطيع أن تتكلم أما إذا قلت له مفتوح فهنا الأمر هذا أصابته جاء يعني أصابته مصيبة فكثر دينه فتصدق الناس عليه ولكن ما كفى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يعني أتوا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أو المسألة الأخرى كما ذكرنا الصبر بارك الله فيكم أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه زاكته أنا بيزون سوسايد فون أنزم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات فرشته gehabt. Aber Er hat das gekauft, die Früchte gekauft, und er hat viele Schulden gehabt. Er könnte das nicht mehr zurückzahlen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, spendet für diese Person. Dann haben die Leute für ihn gespendet. Aber das hat nicht erreicht, dass diese Person seine Schulden begleicht. Der Prophet sagte zu den Gläubigen, nehmt, was ihr findet, und das habt ihr nicht mehr. Also, nehmt von diesen Früchten, was er gekauft hat, und nicht mehr, er hat nicht mehr. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt, und da hat man nicht mehr, weil er nicht zahlen kann, wie Insolvenz. Und zweitens, oder da sagt man, okay, ich warte. Bis du das Geld zusammen hast, dann kannst du mir zurückgeben. Aber das bleibt als Recht in deinem Vermögen. Und aufpassen, wenn man Schulden macht und man sagt, man gibt den Leuten die Schulden nicht zurück, dann ist das sehr gefährlich am letzten Tag. Und das kommt nachher ein Hadith. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die haben ihn ein Janaza gebracht. Und ein Mann hat 2 Dinar Schulden, der Prophet hat das gelassen. Er hat kein Leichnamgebet verrichtet. Er hat gesagt, er hat Schulden gemacht und er hat den Leuten nicht zurückgezahlt. Das ist nicht leicht. Schulden lassen dich in der Nacht nicht schlafen und am Tag bist du erniedrigt, weil du dich versteckst von den Leuten. Jeder sagt, ja, gib mir mein Geld. Dann versteckst du dich. Deshalb, der Muslim sollte so viel wie möglich meiden, dass der Muslim Schulden macht. Bei Staat, bei Behörden, bei Ämtern, bei Leuten. Schulden nicht. Lieber ein Stück, kleines Stück Brot und ein bisschen Wasser zu trinken, zuzuleben, als Schulden zu machen. Allah Ta'ala ala wa ala. Wa an ibni Ka'bin an Abih, an Nabiya sallallahu alaihi wa sallam hajara ala Mu'adh. ما له وباعه عن دين كان عليه رواه الدارقطني وصححه الحاكم وخرجه أبو داود مرسلا ورجح أي الإرسال ابن كعب اسمه عبد الرحمن وهذا الحديث مرسل ولكن حكمه معروف يعني هذا الحكم مشهور معروف بارك الله فيكم أن الإنسان أولا لا يحل مال المرء المسلم إلا بإذنه ولكن إذا الإنسان ما استطاع أن يدفع فالقاضي له أن يبيع ماله وهذا مر معنا لي الواجدي يحل عرضه ويحل عقوبته فذلك نفس الكلام يستطيع القاضي أن يفعل مثل هذا والله تعالى أعلى أعلى وأعلم فإذا الحجر موجود أيضا في ديننا بارك الله فيكم في لما ما يستطيع الإنسان أن يدفع فيحجر عليه وثم يتصرف القاضي بماله ويرجع إلى الغرماء ما لهم من حق في مال هذا الإنسان كما حدث في قصة جابر مع غرماء أبيه جابر رضي الله عليه كان على أبيه دين فلما قتل في أحد رضوان الله عليه وعليه دين اشتد طلب الغرماء حقوقهم من جابر فأتى جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تقبل حائطي فقال النبي لا قال سنغدو عليك فلما صار النخل والنبي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة فانتظروا هم الغلة وثم أرجع إليهم ما لهم فالحجر يكون إما الحجر يكون إما على إنسان لا يدفع الدين أو على إنسان يماطل في الدين أو على إنسان ما يستطيع أن يتصرف بماله كما الطفل الصغير أو الكبير الذي فقد عقله أو السفيه نسأل الله السلام والعافية بارك الله فيكم ابن كعب عبد الرحمن von seinem Vater erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zwangmäßig Vermögen von Mu'adh verwaltet hat. Und der Prophet hat das verkauft, weil er Schulden gemacht hat. Das ist bei Ad-Darqutni und das ist auch Mursal, aber es gibt andere Überlieferungen, die das bestätigen. Das geht barakallahu fikum mit Zwangverwaltung. Zwangverwaltung für Vermögen eines Menschen, weil diese Person entweder Schulden nicht begleichen kann oder der gibt den Leuten ihre Rechte nicht zurück oder die Person ist psychisch nicht in Ordnung, das heißt, der ist unzurechnungsfähig oder das kleine Kind und er kann sein Vermögen nicht verwalten, dann braucht man einen Verwalter und der Richter kann das machen. Mu'adh hat Schulden gehabt, der kann das nicht mehr zahlen, der Prophet hat sein Vermögen genommen und der Prophet hat das verwaltet. Es gibt noch eine Überlieferung diesbezüglich und zwar Jabir, als sein Vater in Uhud getötet worden war. Jabir, sein Vater, Abdullah ibn Haram, der ist getötet worden und es gab Gläubiger, die wollten ihre Rechte zurückbekommen. Jabir ging zum Propheten, der hat gesagt, wir haben ein Gartenstück, es gibt dort Palmen. O Prophet, die können mein Gartenstück nehmen und dann verlangen sie von mir keine Schulden mehr. Der Prophet sagte, wir kommen zu dir. Dann ist der Prophet Muhammad s.a.w. zu Jabir gegangen und er hat sein Gartenstück gesehen und er hat Bittgebet gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Und das war gesegnet. Und dieser Garten hat so viele Früchte produziert. Und dann hat er ihnen davon gegeben. Das bedeutet, die Leute haben gewartet bis zur Ernte. Und die haben Geduld gezeigt. Deshalb, man muss Geduld zeigen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat das hier in einer Art Verwaltung gemacht. Deshalb, es gibt bei uns eine Zwangverwaltung für Vermögen eines Menschen, wenn diese Person Schulden hat und er will das nicht zahlen, oder Schulden hat und er kann es nicht zahlen, oder wenn diese Person das Geld nicht verwalten kann, weil er zum Beispiel zurechnungsfähig ist, krank ist und so weiter, oder ein kleines Kind. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Es gibt noch andere Beweise natürlich diesbezüglich. Wa'an ibn Umar radiyallahu anhuma qal, uridtu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud, wa ana ibn 14 sana, falam yujizni. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححهما ابن خزيمة بارك الله فيكم هنا المسألة يعني يريد المؤلف من هذا الحديث أن يشرح لنا مسألة البلوغ أنه متى يتصرف الإنسان بماله نتكلم على الحجر فالطفل الصغير ما يستطيع التصرف بالمال فبحاجة من يتصرف بماله فابن عمر قال لما كنت 14 سنة والنبي رآني فلم يرى مني البلوغ فلم يجزني أما أجازني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مني البلوغ فإذا البالغ يعطى ولكن كيف يعطى؟ يمتحن أولا يمتحن أنه هل يستطيع التصرف بالمال ولا إذا استطاع التصرف بالمال يعطى ماله ويتصرف به أما إذا ما استطاع فلا يعطى وإنما يتأخر عند أبي حنيفة يقول تستنى حتى يصبح 25 سنة ولكن هل في عليه دليل؟ ما عليه دليل لأنه يرى أنه الرشد العقلي للإنسان يا أخوة انتبهوا هناك مسألة البلوغ وهناك مسألة الرشاد قد إنسان يكون عمره 60 سنة وما عنده رشد هو نحن اليوم نشوفه والله أخوة عمره 60 سنة كأنه طفل صغير وقد تجد إنسان عمره 15 سنة عنده من العقل والحكمة أكثر منه فذاك في فرق بين الأمرين والنبي صلى الله عليه وسلم في قضية بني قريظة يعني عامل في غزوة بني قريظة عامل الذي نبت عنده الشعر مثل الرجل الكبير يعني مثل البالغ عامله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. ابن عمر sagte رضوان الله عليه ich war dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم zu Tag von Uhud vorgeführt und ich war 14 Jahre alt. Der Prophet hat mich nicht angenommen. Er hat mir kein Erlaubnis gegeben, zu Uhud zu marschieren, weil noch ein kleines Kind war. Und als ich 15 geworden war in Khandaq, der Prophet hat mich angenommen, mitgenommen. Das war Bukhari Muslim. Es geht hier darum, der Autor will uns erklären, wer das Vermögen verwalten kann und wann ist Al-Bulugh geschlechtreife sozusagen. Oder wir haben zwei Reifen im Islam. Wir haben Geschlechtreife und wir haben auch, barakallahu fikum, Verstandreife oder Geistreife. Nicht jeder, der 20 Jahre alt ist oder 50 Jahre alt ist, ist geistig sozusagen reif. Und es gibt aber 16, 17-Jährige, die sind im Geist reifer. Deshalb aufpassen, wir haben im Islam diese beiden. Aber allgemein, wenn man Pubertätzeit erreicht hat, wenn man 15 geworden ist oder 14, dann ist man allgemein reif geworden. Aber gilt das jetzt für alle Länder? Natürlich nicht. Und der Prophet Muhammad SAW hat das auch bezüglich Bani Qurayza. Damals, er hat diejenigen behandelt, die schon Haare im Gesicht gehabt haben, als erwachsene Männer. Das bedeutet, wenn man Geschlechtsreife merkt, dann merkt man, die Haare fangen an, sozusagen im Gesicht, die Stimmenbruch, da hat man sozusagen breite Stimme wie Männer. Und da gibt es bestimmte, sage ich jetzt, Symptome, was manche unter euch nicht haben, von Geschlechtsreife und Verstandreife sowieso. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هذا الحديث مل الكل. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم حمله الأكثرية. قال الخطابي رحمه الله تعالى قال حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس أو يحمل على غير الرشيدة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النساء تصدقن وتصدقن النساء وتصدق النسوة حتى أن بلال أخذ الحلة يعني بلال رضوان الله عليه أخذ القرطة والخاتم من النساء وما سألنا أزواجهم. فإذن إذا قلنا أيضا يحمل ذلك على الاستحباب وليس الوجوب. يعني لا يجب عليها أن تسأل في مالها زوجها وإنما يستحب لها أن ما تعطي عطية إلا بإذنه أو أن يكون عندها إذن عام المرأة. وهذا من باب حسن العشرة مع الزوج وفيه كذلك بيان حق الزوج على الزوجة والله تعالى أعلم. طيب ليش جاب المؤلف هذا في باب الإفلاس والحجر؟ شو دخل هذا بالإفلاس والحجر؟ هل يقصد أن المرأة لا تتصرف بمالها حجر عليها؟ لا، وإنما الله أعلم أن قول الخطابي رحمه الله تعالى في حق في قوله يحمل ذلك على غير الرشيدة، يعني المرأة إذا ما كانت رشيدة فلا تتصرف بالمال إلا بإذن الزوج، كأنه حجر عليها لأنه مو رشيدة ستضيع مال زوجها، والله أعلم. فسبحان الله، بارك الله فيكم. نعم، قال طاووس من علماء السلف معروف من التابعين قال إن المرأة محجورة عن مالها إذا كانت مزوجة إلا فيما أذن لها فيه الزوج، وذهب مالك إلى أن تصرفها من الثلث فقط. يعني قال بهذا القول، ولكن الصحيح بارك الله فيكم هو مذهب الجمهور ومذهب الجمهور أن هذا على باب الاسترشاد وليس على باب الوجود والله تعالى الوجوب والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. حديث 809 إن شاء الله في heute. عمرو بن شعيب von seinem Vater von seinem Großvater, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, eine Frau darf nicht etwas geben von ihrem Vermögen, etwas geben ohne Erlaubnis ihres Mannes. Eine Frau darf nichts geben ohne Erlaubnis ihres Mannes, das nicht Spende geben oder etwas Geschenk geben ohne Erlaubnis ihres Mannes. In einer anderen Überlieferung, eine Frau hat nicht in dem Vermögen zu entscheiden, wenn sie schon verheiratet ist und der Mann sozusagen hat sie als Ehefrau. Diese Überlieferung heißt, aufpassen bitte, diese Überlieferung heißt, dass die Frau gut zu ihrem Mann ist und dass sie gutes Verhältnis zu ihm hat, indem, wenn sie auch spenden will, dann fragt sie ihn. Die meisten Gelehrten sagen, das ist keine Pflicht für sie, ihn zu fragen, wenn sie selber auch Vermögen hat. Aber wenn sie von seinem Vermögen gibt, dann ist es besser für sie zu fragen. Andere Gelehrten sagen, das hat damit zu tun, wenn eine Frau nicht richtig Vermögen verwalten kann, dann soll sie nichts geben ohne Erlaubnis ihres Mannes. Aber es gibt doch andere Beweise. Und zwar der Prophet sagte den Frauen, spendet. Dann haben Frauen ihre Ohrringe und sie haben ihre Ringe. Sie haben das gespendet und Bilal hat das gesammelt. Also sie haben ihre Männer hier nicht gefragt. Deshalb manche Gelehrten auch haben was anderes verstanden unter dieser Überlieferung. Sie haben gesagt, die Frau darf nicht von Vermögen ihres Mannes oder von ihrem Vermögen was geben, außer mit Erlaubnis ihres Mannes. Imam Malik sagte Drittel. Nur ein Drittel darf sie was machen. Zwei Drittel darf sie nicht, ohne sein Erlaubnis. Oder sie hat ein allgemeines Erlaubnis von ihm bekommen. Wallahu ta'ala a'lam. Aber die richtige Ansicht ist die Ansicht von den meisten Gelehrten des Islam. Das heißt, diese Empfehlung ist, damit beide gut miteinander kommen. Wenn sie etwas spenden will, dann bekommt sie von ihm Erlaubnis, damit sie ihm zeigt, ja, dass sie sein Vermögen nicht einfach verschwendet. Aber wenn die Frau Verschwenderin ist, dann darf sie nicht ausgeben ohne sein Erlaubnis. Aber unser Problem ist, wenn der Mann geizig ist. Wenn der Mann geizig ist, was können wir machen? Ja, Al-Hadith al-Akhir. لاحظوا الحديث الأخير وبعدين تسألوا. دي letzte Überlieferung für heute, بارك الله فيكم. This sentence would. Und das haben wir schon erklärt. Aber trotzdem nochmal. وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال, قبيصة اسم رجل مو مرة, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك, ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوتا من عيش, ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قائلين لقد أصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة, رواه مسلم. تقدم هذا الحديث في قسمة باب قسمة الصدقات. لما تكلمنا عن الصدقة قلنا أن الصدقة لا تجوز لمكتسب أو قوي أو من آل بيت النبي, مكتسب أو قوي أو غني, يعني غني وقوي ومن آل بيت النبي لا تجوز لهم الصدقة, هؤلاء ما يطلب صدقة وما يسأل الناس. طيب, وبارك الله فيكم. هنا أين مسألة الدليل، يعني أين الشاهد؟ الشاهد هو رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها. هو ما أفلس الرجل. ما معنى تحمل حمالة؟ يعني كفيل آخر. واحد قال له دينك عليه، تحملها. الثاني ما دفع، قال له يلا هات، ما عندي، ليش تكفلته؟ هذا قال لك اكفل، ما عندك ما تكفل. إياك يا أخي إذا ما عندك مال أن تكفل واحد آخر، إياك، انتبه. فهنا صار له مثل، صار مثل المفلس، صار مثل المفلس. والآخر الذي أصابته جائحة صار مثل المفلس، والثالث صار مثل المفلس، صار مثل المفلس. إذن هؤلاء، انتبهوا يا أخوة، رجل تحمل هذا، أو رجل آخر أصابته جائحة، عنده مثلا مال فصار مصيبة في ماله وراح، مثلا عنده هذا المسكين أرض فاحترق، ما نزل مطر، مات الزرع، ماذا يفعل؟ ما عنده عيش، ما عنده عيش، فما في غير أنه يطلب من الناس. والآخر هو الغني، ولكن صار عنده حاجة لتجارته. تبه هنا مسألة مهمة، رجل تاجر كبير وعنده مال، وتعطل مثلا عنده بضاعة ستأتيه فتعطلت وما صار عنده مال، فصار عنده فاقة، صار عنده حاجة إلى المال، فيقوم ثلاثة من ذوي الحجة. وشو معنى ذوي الحجة؟ ذوي العقل، ذوي الحكمة. فأقول يا ذوي العقل الحكمة الله أعلم، نسأل الله السلامة، صاروا قليل، أقل من قليل. فيقوم هؤلاء يقولوا يا ناس هذا الرجل معروف أنه كذا وكذا وكذا، ولكن صار عنده حاجة لتجارته فساعده، فيأخذ من الناس فيساعده ثم يرجع إن شاء. هذا هو الذي، فهؤلاء يكون لهم حكم مثل المفلس، والله تعالى على وعلى. بارك الله فيكم. داس لتس حديث وهويته داس حديث أخت هندت سين وند قوتين أخرست إن شاء الله بس بلاي بالنخ نوينسش حديثة داس زند فيا فون دم تيما داس هندلس zu Ende und dann fangen wir mit neuem Thema an und zwar Heiratsbuch. Ja, das ist die gute Nachricht. Ha? Ja, aber nicht jetzt, nach 90 Hadithen. Nach 90 Hadithen. Nicht jetzt. 90 Hadithen. Barakallahu fikum. Qabisa ibn Mukhariq radhiyallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, المسألة، das bedeutet das Verlangen nach Geld oder das Betteln in diesem Zusammenhang, aber nicht in dieser Art das Betteln, dass man auf die Straße steht und die Hand gibt. Nein, dass man die anderen um Hilfe bittet. Das darf. Das Verlangen nach Hilfe in Vermögen darf nicht sein, außer für drei Leute. Eine Person, die für andere, für eine andere Person gebürgt hat, und er kann das nicht zahlen, und deshalb muss er die Leute um Hilfe bitten, damit er diese Bürgschaft, was man gemacht hat, zahlen kann. Zweitens, eine Person hat eine Katastrophe in seinem Vermögen bekommen, und er kann nicht mehr leben, befindet nicht mehr zum Leben. Deshalb verlangt er nach Hilfe. Und eine Person, die reich ist, aber diese Person braucht, passiert ihm etwas in sein Handeln oder in seiner Arbeit, dass er Hilfe braucht. Dass er Hilfe braucht. Dann stehen drei Leute von seinen Leuten, die ihn kennen, die Verstand haben, die Weisheit haben, und die sagen, Leute, dieser Mann ist reich und er hat Vermögen, aber ihm passierte ein Problem. Deshalb braucht er unsere Hilfe. Und die Leute können ihm helfen in diesem Zusammenhang, auch als Spenden. Warum bringt der Autor dies? Eigentlich haben wir dieses Hadith in Qismat Sadaqah, das heißt Verteilung von Spenden, schon, oder von Zakat. Wir haben das schon behandelt. Aber das geht hier darum, dass diese Leute, die nicht mehr zahlungsfähig sind, diese Leute, die nicht zahlungsfähig sind, diese Leute, barakallahu fikum, die sind in einer Art, das wird, man kann sie vergleichen mit einer Person, die Konkurs gemeldet hat oder Insolvenz oder pleite gegangen ist. Aufpassen nochmal. Eine Person. Die drei Leute hier. Das ist nicht nur hier bei drei. Es gibt andere Leute auch, die. Aber der meint, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier bestimmte Leute. Diese Leute, die haben Vermögen. Das, der Mann hat Vermögen. Wir haben damals, als wir über diese Überlieferung gesprochen haben, das ging darum, ein Reicher, ein Starker, der arbeiten kann, und einer von der Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese drei Leute, die dürfen nicht Spenden von den Leuten nehmen. Die dürfen nicht nach Spenden und nach Almosen suchen. Das dürfen sie nicht. Weil der Starke arbeiten kann. Der Reiche, der hat sein Vermögen. Und die Leute, die Familie vom Propheten, die dürfen nicht von den Spenden und Zakat und sowas nehmen, sondern der Staat muss ihnen geben, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das angeordnet hat, sallallahu alaihi wasallam. Aber jetzt diese drei Leute, einer ist reich, zum Beispiel einer ist reich und dann kommt einer, der sagt ihm, schau mal, kannst du für mich bitte bürgen? Bürgen, ja, heißt das? Bürgen, das wird, nee, bürgen, Ibni Latifti. Kann eine Person für mich bürgen? Indem man zum Beispiel, er nimmt von ihm 50.000 Euro. Der sagt ihm, bring mir jemanden, der für dich bürgt. Der sagt, Walid. Walid sagt, ich bürge für ihn. Dann kommt er, der sagt, ich kann nicht zahlen. Wer muss hier zahlen? Walid. Walid sagt, aber ich habe kein 50.000. Ich habe nur 49,5. Ja, der kann nicht zahlen. Ja, dann hier darf er von den Leuten verlangen, dass sie ihm, helfen, auch mit Spenden. Weil er selber, der hat das nicht gemacht, sondern der hat was Gutes getan. Aber ich empfehle euch, bürgt nicht heutzutage. Heutzutage bürgt nicht. Hast du Geld, bitteschön, kannst du bürgen. Aber hast du nicht, aufpassen. Diese Sache, ja, ich bin ein richtiger Mann. Nein, nein. Beim Zahlen, dann bist du kein richtiger Mann, sondern du bist was anderes. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Dann, eine Person hat Vermögen und passierte ihm ein Problem. Katastrophe in seinem Vermögen. Der kann nicht mehr weiter, der kann man nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Und wir haben solche Leute heutzutage gesehen. Der ist so reich. Schaut mal, diese Frau, die hier in Deutschland, die hat Milliarden gehabt. Innerhalb zwei Jahre. Ja, von der Quelle. Innerhalb zwei Jahren. Die lebt jetzt für 1000 Euro im Monat. Ja, ich meine, das passiert. Das passiert. Drittens, eine Person, der ist reich und der hat, aber der hat Handel zum Beispiel. Und sein Handel, die haben ihm noch nicht gezahlt und er braucht Geld jetzt, damit er weiterkommen kann. Sonst wird er alles verlieren. Dann kommen drei Leute, die Weisheit haben, die gut sind, die vertrauenswürdig sind und die bezeugen für ihn, dass er das braucht, kann er dann Spenden von den Leuten nehmen und dann nicht mehr. Nicht, dass man dann reich wird, möge Allah, oder Beruf macht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Salli lahum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am.